Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Nun ist es offiziell. Das WM-Eröffnungsspiel muss in Bremen stattfinden, da im Münchner Stadion gravierende Konstruktionsmängel entdeckt wurden. Die Arbeiten in Bremen laufen auf Hochtouren. Vor wenigen Tagen standen die Maschinen jedoch für einige Zeit still. In einer Rasenrolle wurde eine Tote gefunden. Größte Möglichkeit für die deutsche Elf in der 12. Minute. Es war kein Abseits. Und wir sind nach Klose, der rechts auf den Flügel ausgewichen ist. Weiter so. Weiter. Komm vorwärts. Nicht aufhören. Bloß nicht aufhören. Lass die Erinnerung laufen. Oh, Alice. Jetzt. Alice, der Gipfel. Oh, der Gipfel. Oh, der Gipfel. Hey, das ist der Hammer mit dir. Und du bei dir? Die schaut man nie dabei. Stiller Genießer. Voll geil, findest du nicht? 60.000 brüllen sich die Kehle rund und wir. Klar. Mega geil, ey. Voll die warme Gebrüllsoße, Mann und wir. Hallo, wir kleben wie die Kletten aufeinander. So, und machen unsere eigene Laola-Welle. Hey, wenn das nicht der Hammer ist. Ins Gras gebissen. Kriminalhörspiel von Ulrich Land. Küche. Brader brutzelt Spiegeleier. Yvonne flätzt sich am Tisch herum. Wieso, was soll ich mit dem haben? Wir haben halt Spaß zusammen. Du weißt, dass das der Manager von Spielwiese ist. Ja, wieso? Ja, und du weißt, wer Spielwiese ist? Dass das auch eine Firma ist, die Rasen am Start hat. Ja, wieso? Dieser Schmalzdackel, der trampelt mir die ganze Zeit auf den Nerven rum. Vom ersten Tag an, wo der Rasenauftrag ausgeschrieben war, legt sich in das Zeug, als täte sein Leben davon abhängen, dass er einmal in einem WM-Stadion der Rasenteppich ausrollen darf. Was jetzt? WM? Ich denke, es geht um Bremen. Ja, ist jetzt Ersatzstadion für das Eröffnungsspiel. In München, die kriegen das wohl nicht auf der Reihe. Typisch Bayern. Ja, die brauchen noch ein paar Tage, um was weiß ich für Konstruktionsmängel zu beheben. Jedenfalls, ich möchte verdammt noch mal wissen, wieso ich das nicht von dir erfahre, sondern von irgendeinem Presse-Heini im Kölner Stadion. Was jetzt? Ja, dass du mit diesem Schleimscheiß herummachst. Ey, Vater, wo leben wir denn eigentlich? Mittelalter oder was? Ich muss doch wohl von meinem Alter nicht sofort beichten, da bin ich in die Unterhose tauche oder wie oder was. Ey, Mann, das ist das erste Mal, wo du ein bisschen ernster wird und du direkt so. Mit dem falschen 50er, da bin ich allergisch. Smartes Bürschchen dort. All die Lade, der verträgt die litschige Schleimspur hinter sich her. Jetzt knallt er denn so ein Wahnsinnsangebot auf dich. Super Rasen zum Superpreis. Und wie ihr dann hört, dass Bremen Ersatzstadion ist für das Eröffnungsspiel, dann hat jetzt um die Wies für die WM. Jeder fängt an zu pokern. Zieht das Angebot zurück, schlägt 10% drauf und Hühnhort. Und wir können bloß noch reagieren. Aber da hätte sich fies in der Finger geschnitten, wie denn irgendwann zu bunt wird. Ja, da hat ich der Auftrag auf einmal am Haken. Hallo? Das hat ja wohl voll nichts damit zu tun, ob der was davon versteht, wie er deine Tochter glücklich macht. Oh, glücklich, mal, wenn ich das schon höre. Da hast du doch noch überhaupt keine Ahnung von. Daddy, ein bisschen dick dein Auftritt, findest nicht? Der ist für mich ein Brechmittel, der Mann. Also, das sag ich dir, wenn du mit dem Lackaffen weiter durch die Gegend tunst, da sollst du mal sehen, da schmilzt die Erdmasse dahin wie Butter an der Sonne. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Das ist Vollpanne, oder wie? Ach, mein Gott, ach, Prinzessin, jetzt kommen's bei mich. Du bist doch mein Herr. Ach, du kannst mit deiner Kohle gestohlen bleiben. Ich schmeiß dich raus. Aber so was von achtkantig, das ist für mich das eng von der Fahnenstange. Wenn ich noch einmal mitkriege, dass du mit dem abgeleckten Heringsjordet treibst, noch einmal, ich bring dich um. Ausgerechnet du? Ich krieg schon einen Lachkrampf. Betreff: Leben von Luft und Lust und Liebe. Attachment: Durstdock. Hi, Traumfrau. Klick einfach mal aufs Attachment. Dein Guntram. Durst auf Lust. Knospen knallen. Die winzigen Blätter spreizen sich. Den Fingern der Sehnsuchtshände gleich, vom Tau umworben, vom Regen zum Glitzern gebracht. Und doch, dieser unstillbare Durst. Am Rande des Geschehens. Auch hier in Bremen werden wir selbstverständlich dafür sorgen, dass nur der Einlass findet, der über ein personalisiertes Ticket verfügt. Damit sich keine Gewalttäter ins Stadion einschleichen können, haben hey, wir Boss. Auf den Kilometer lang und was ist eigentlich Meter mit Ihnen los? Nichts? Gezogen. Was soll los sein? Müssen wir uns das hier eigentlich antun? Na ja, wenn Bremen schon mal die Ehre hat, muss ich die Kripo ja wohl wenigstens mal zeigen bei der Sicherheitskonferenz. Was nützt mir das schönste Sicherheitskonzept, wenn... Ach, scheiße. Werder hat doch am Samstag verloren. Soll einem nicht schlecht von werden. Oh, übel. Jetzt tun Sie bloß nicht so, als würde Sie das irgendwie jucken. Betreff Never Ending Story. Attachment Heimlich Doc. Heimlich. Ich leg dir meine Glückssträhne ins Haar. Bestaun den wippenden Twist deiner Brüste. Lass mich streichen deine Rippenbögen übern Resonanzkörper. Dreh mit meinen Fingern ein Walzer in deinem Tanzbrunnen. Sehn mich nach deinem Gegenspiel, das du nicht und nicht geben willst. Betreff Response Never Ending Story. Guntram, alte Trenne, hast dir ja mal wieder wunderhübsch was zusammengereimt. Bist und bleibst irgendwie putzig. Ich würd dich für mein Leben gern in mein Poesiealbum stecken, aber dat hab ich schon im 5. Schuljahr verkröst. Ey, weißt du wat? Deine Gedichte sind echt cool. Schieb mir ruhig noch ein paar mehr rüber. Ist zwar komisch, aber damit kann ich irgendwie was anfangen. Mit deinen anderen ergüsse nicht die Bohne. Nicht aufgeben, Alter. Man weiß nie, wofür gut ist. Deine Katze. Riesenjubel. Das Weserstadion heißt Sie willkommen! Werder Bremen! Werder Bremen gegen den 1. FC Köln! Und dabei hört wieder drüber vor die ganzen Beine auf Spielfeld oben. Haben da oben ihren strammen Auftritt. Und wir hier unten. Yvonne, bitte. Yvonne, bei mir ist es mehr. Klar, Mann. War mal wieder voll der Kracher. Ich war voll auf dem Gipfel. So weit von auf dem Gipfel. Und dann da drunter kommen. Wie mit dem Paraglider. Der Wahnsinn. Yvonne. Bitte. Ach, Liebe, oder was, weißt du? Was du da immer so daherlispelst, Aufgebot bestellen statt Kinder und hast du nicht gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Seit wann redest du so darüber? Seit Wochen säuselst du mir was ins Ohr von wegen ewiger Liebe und... Stimmt ja auch. Aber heiraten ist sowieso Essig. Geht nicht. Mein Alter wird das nie zulassen. Ach, dein Alter, was will denn noch? Ich habe nur schon einen Auftrag für Bremen überlassen. Aber nochmal, ich trete geschäftlich noch weiter zurück. Verlier kein Wort mehr über was von Rasen auch immer. Und deinem Ollen garantiert nicht mehr in die Quere, wenn... Wenn was? Also, nicht, dass du meinst, ich will dich kaufen, aber... Du, wenn mich einer liebt, dann der Daddy. Echt korrekt, der hat mich kapiert. Der war immer da mit seinem ewigen karierten Hemd und seiner Wampe, wenn ich mal ein Kissen gebraucht hab zum Ausholen oder was. Ja, und? Das heißt aber doch nicht, dass er einfach bestimmen kann, mit wem du... Elfmeter! Elfmeter nach Foul durch Christian Schulz! Jetzt nimm mir das doch ab. Ich mein's ernst. Yvonne, das ist... Ich hab sowas noch nie erlebt, aber das ist, warum es das Leben gibt. Ach, Liebe so mit Haut und Haaren und all in diesem Gesäusel. Heilige Treue, Schwüre, verrenkte Kniefälle und tralala. Ey, komm, vergiss es. Das glaubst du doch selbst nicht. Mein Gott, du hast uns ja schon völlig aufgegeben. Die ganzen Pläne, wie wir leben wollen zusammen. Ich schaff die Kohle ran und du... Und am Wochenende von einem Stadion zum anderen. Weil unsere... traumhaften Spinnereien. Alles im Bach runter. Das totale Zugeständnis an deinen alten Herrn. Du knickst ja komplett ein. Aber komm, lass uns doch vorher noch mal. Was ist hier los? Wieso ist keiner an der Arbeit? Der ganze Betrieb beim Ortstermin im hinterletzten Abfallschubel. Also man soll es nicht für möglich halten. Ein Aufstand als bei der Welt am Ungerjohn. Ihr seht doch, dass man nichts sieht. Schwelbrand, womöglich. Das kann ja durchaus passieren, dass hier die weggeschmissenen Grassuden sich selbst entzünden. Ja. Also voran. Zwei Leute bleiben und suchen mit unserem Fräulein Gartenbauingenieur nach diesem Furz von einem Brand. Und die anderen an der Arbeit, aber Pflück. Die Firma Brader Fertigrasenzuchtbetrieb macht keine Verspätung, nie. Unser Markenzeichen, das weiß doch jeder. Und gerade der Rasen in Bremen, das muss 100% pünktlich laufen. Da geht es jetzt um ein WM-Stadion, wie sich langsam herumgesprochen haben dürfte. Also voran, die Beine unter den Arm genommen und Dalli. Herr Brader? Die ersten Mitarbeiter schlurfen träge davon. Herr Brader, wir haben doch schon längst alles abgesucht und absolut nichts gefunden. Ach, verdammt, uns Mädchen, jetzt stell dich doch nicht so dämlich an. Da muss die Brandursache eben woanders... Ausgeschlossen, die Brandmeldeanlage hat eindeutig. Wird höchstens also ein Fehlalarm. Also, das ist ein Stümperei, das ist einmalig. Sie haben mir doch erzählt, dass gerade gestern erst dieser Stiesel von der Feuerwehr da war, dass der die ganze Anlage auf Herz und Nieren geprüft hat. Also kommen die mir für den Schaden auf, für die Verzögerung. Die Nummer, Frau Kalex. Hier, nehmen Sie mein Handy, ist gespeichert. Was kann ich für Sie tun, statt schon höre? Hören Sie mal, dieser Hans Wurst, der hier die Brandmelder zwischen gehabt hat, wenn ich den in den Finger kriege. Wie? Ja, Brader natürlich. Brader Fertigras- und Zuchtbetrieb. Nicht? Ja, aber unsere Ingenieure, die hat er. Ja, die steht neben mir und behauptet steif und fest. Sicher? Ja. Natürlich, gestern. 4 Stunden bin ich mit dem den ganzen Betrieb abgeklappert. Oberbrandmeister. So und so. Haben Sie meine Mitarbeiterin verstehen können? Ach, eine Frau. Eine Frau ist für die Kontrollen zuständig. Da sieh mal einer an. Aber da war es schriftlich, ja. Nee, die schüttelt den Kopf. So, ja. Ja, schönen Dank für die Auskünfte. Frau Kalex, Sie können von Glück sagen, dass da leg ich meine Hand für ins Feuer, Herr Brader. Der Feuerwehrmensch hat sich die Anlage in aller Ausführlichkeit... Sie können von Glück sagen, dass wir unter Zeitdruck stehen. Andernfalls, ich würde Sie stehenden Fußes, aber sowas von Feuer. Chef, ich... Betreff. Liebesgrüße aus dem Morgenland. Attachment. Love Attack. Lyrisch. Ach, Yvonne... Wie gern wäre ich heute Morgen mit dir in diesen Tag gesprungen. Liebestrunken, Guntram. Weserstadion in Bremen. Ohne Publikum. Sehen Sie, was habe ich gesagt, Herr Scheitz? Pünktlich mit der Mauer. Wenn man mal von den 6 Tagen Verzögerung absieht, ne? Ja, nur das ist höhere Gewalt. So was kann so eine verdammte Fehlalarm nach sich ziehen. Das kann sich richtig aufschaukeln. Wieso? Ich denke, der war erst gestern. Jetzt achten Sie doch einmal auf das strahlende, traumhafte Grün. So was finden Sie nur bei uns. Echter Perser in Gras Grün. Und jede von den Rasenrollen bringt satte 1,2 Tonnen auf die Ware. Na, hier rollen jetzt 20 Schwertransporte an, im Stundentakt. Sie werden sehen, morgen sind wir fertig. Und dann liegen hier in eurem Weserstadion 8000 Quadratmeter grasgrüner Bauerrasen. Wo es jetzt noch fast wie ein Baujob aussieht. Moment mal, Jad. Hey! Was ist denn jetzt wieder? Wieso stoppt ihr einfach die Maschinen? Also doch eine Provinzklitsche, die nichts auf die Kette kriegt. Da wird zumindest ihr hoher Preis wohl kaum zu halten sein, Herr Brader. Werden wir wohl mal ein Wörtchen noch drüber verlieren müssen, ne? Verdammte Stümperei, das darf doch alles nicht wahr sein. Augenblickchen, Herr Scheiß, behalten Sie Platz. Ich muss da unter Majorte Möbel gerade rücken. Ja, da leck mich doch, wo ich kein Auge hab. Was ist hier los? Ach du heilige Scheiße, was für ein Dorfnass hat denn die Polizei gerufen? Vielleicht informiert mich schon mal erst einer, bevor irgendwas da draußen gegeben wird. Mein lieber Mann, es geht schließlich um was? Um euer Arbeitsplatz zum Beispiel. Herr Brader, würden Sie mir das Spiel hier vielleicht mal erläutern? Also, Kollegen, hässliche Leiche einer schönen Frau. Nicht mehr ganz frisch. Und reichlich geplättet. Sämtliche Knochen gebrochen, wie es aussieht. Aber kommen Sie mal aus so einer Grasrolle. Bleischwer, so ein Ding. Und vorher schon die Mordskraft von der Zugmaschine, die den Grasteppich aufwickelt. Na, da bleibt kein Auge trocken. Also, ran an die Buletten. Komisch, dass die Arbeiter beim Aufladen sich nicht gewundert haben, dass die Grasrolle irgendwie verbeult ist. Also, das ist nicht zu fassen, was da diesmal für eine Matsch am Paddel dran ist. Wenn das hier jetzt nicht zügig weitergeht, Brader, ich mach Sie höchst eigenhändig zur Minna. Stopp, die Herren. Schönen guten Tag, aber bleiben Sie bitte stehen, wo Sie sind. Dass hier nichts verwischt wird. Ja, Leif, Marie, könnte ich vielleicht, also ich möchte nicht neugierig sein, aber könnte ich vielleicht mindestens mal das Corpus Delicti sehen? Es geht ja schließlich um die WM und da muss es einfach eine verdammt kapitale Box sein, der Sie hier erlegen wollen. Jetzt bleiben Sie zurück, die Spurensicherung. Es dauert noch ein Weilchen. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Herr Wachtmeister, die Zeitverzögerung. Und wenn Sie der Fußballgott persönlich wären, Sie stören, so dauert es noch länger. Und ich will mich nicht bis morgen hier rumtreiben, zumal wer da auswärts spielt. Das wird eine ziemliche Fahrerei. Wenn mir vielleicht mal jemand sagen würde, was hier überhaupt los ist. Wenn Sie mir mal verraten würden, mit wem wir das Vergnügen haben. Scheiß, Geschäftsführer der Stadion GmbH Bremen, wenn's recht ist. Und Sie? Das ist bloß der Grashüpfer, der es nicht gebacken kriegt. Hey, Moment. Wenn Sie vielleicht so gütig sein könnten, Ihre Zigarrenstummel nicht hier in unser gepflegtes Stadion zu rotzen. Wobei ist stehen geblieben? Ach so, ja, der Rasenlieferant, für den so eine WM einfach eine Nummer zu groß ist. Ja, verdammt und so, Junet, was soll das denn jetzt hier werden? Also, Schorsch Brader, Brader Fertigras- und Zuchtbetrieb aus Märten bei Köln. Also, die Damen und Herren Staatsdiener, jede Stunde kostet Bares. Ja, und da werde ich die Staatskasse für regresspflichtig machen. Bitte sehr, Sie können es gern versuchen. Herr Jörg, noch einmal, hier herrscht Zeitnot. Geht mir nicht anders, sag ich doch. Da hängt die ganze WM dran. Das Eröffnungsspiel, meine Güte, der Rasen muss ja vorher wenigstens einigermaßen verwurzeln. Ist schließlich kein Tippkickfels, den man eine Minute vorm Anpfiff ausrollt. Oder wollen Sie das verantworten, wenn unsere Jungs hier aus dem Rutschen nicht mehr rauskommen, sich die teuren Knochen brechen? Alles bloß das nicht. Aber hey, hey, Sie haben's doch bei uns mit Spezialisten zu tun. Spezialisten für Großevents. Und unser ganzes Sinnen und Trachten geht selbstredend dahin, Ihnen so wenig Unannehmlichkeiten zu bereiten als irgend möglich. Aber wenn Sie uns jetzt unsere Arbeit nicht machen lassen, dann sind Sie's, die hier unnötig die Zeit verschleppen. Und es steht immerhin die freundlichste WM aller Zeiten auf dem Spiel. Ja, aber es wird doch womöglich sein, dass ich mir wenigstens sonst angucke, worum es hier eigentlich geht, was da aus unserer Rasenrolle gekullert kommt. Bleiben Sie zurück. Sie vermasseln die wenigen Spuren. Die Leiche. Nein, sind Sie wahnsinnig? Das, nee. Nee, das ist Yvonne. Yvonne. Meine Stern. Mein einziges Glück. Betreff. Stille. Liebe. Ach, liebe Yvonne. Nachdem du dich letztens beschwert hast, ich würde dir nicht genug Gedichte darüber tun, habe ich dir prompt 2 gemailt. Aber du antwortest nicht. Ich schreibe weiter. Guntram. Weserstadion. Herr Brader, tut uns leid, aber... Ja. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wir haben es hier also tatsächlich mit Ihrer Tochter zu tun. Pardon, aber... Hatte Ihre Tochter Feinde? Das Kind war herzensjut. Ich kann mir nicht vorstellen, wer der was wollte. Ja, oder war sie irgendwie abhängig? Abhängig? Ja, von irgendwem. Oder irgendwas. Terz, das Schwein. Also den ständig hat abblitzen lassen. Polizeipräsidium. Zum Kotzen, dass wir jetzt auch am heiligen Samstag im Büro hocken. Am Ligatag. Sie besteigen den Paternoster. Würde mich mal interessieren, was Frauen eigentlich am Fußball finden. Wieso zum Teufel nochmal müssen Frauen dafür ein Extramotiv vorweisen? Wahrscheinlich haben sie 3 jüngere Brüder und mussten immer den Held markieren, um denen zu imponieren. Oder ich habe mal einen Fußball nackt in der Badewanne gesehen und anschließend bloß Geld gehabt für eine Laienpsychoanalyse. Na, nur mal nicht so empfindlich. Also was ist jetzt mit Ihrer Mission bei Braders Rasenzucht? Hat absolut überhaupt gar nichts gebracht. Keiner will gesehen haben, wie die Leiche in die Grasrolle gekommen ist. Nicht die kleinste Unregelmäßigkeit bei der Verladeaktion. Außer irgendein falscher Feueralarm, aber am völlig anderen Ende vom Betriebsgelände. Hat er mit der Rasenernte, wie das da wohl heißt, und mit dem Aufwickeln der Rollen absolut nichts zu tun. Und haben Sie von unserer Spurensicherung hier was gehört? Auch niente. Nicht den Hauch von einem Hinweis. Was ja ehrlich gesagt auch kaum zu erwarten war. Immerhin hat die blinde Passagierin in ihrer grasgrünen Teppichrolle locker 350 Kilometer Fahrt hinter sich. Das Einzige, was den Jungs ins Visier geraten ist, waren ein paar fremde Fingerabdrücke an den Schuhen. Wahrscheinlich vom Täter. Dass er das Opfer an den Füßen gepackt hat, um es irgendwo hinzuschleifen, spricht nicht gerade dafür, dass wir es mit einem Tatsein zu tun haben. Und das Opfer selbst? Yvonne, 21 Jahre jung, einziges Kind von diesem Rasenbrader, unehelich. Mindestens so fußballinfiziert wie Sie, Boss. Schule in der 12. Klasse abgebrochen, seitdem lag sie ihrem alten Herrn auf der Tasche. Kein bisschen berufstätig. Und die Autopsie ist noch in der Mache? Klar, du. Sind wir ja ziemlich am Schwimmen. Sexualdelikt, Eifersuchtsdrama, Rache. Oder irgendwas mit dem Stadion. Fußballfanatiker. Vorsicht, ja? Was heißt hier Fanatiker? Jetzt mal alle Eitelkeiten beiseite. Ich hab da was. Weil ich bin riesig, der torgefährlichste Wahrheitsfinder unter der Sonne. Brother wird sich ja wohl nicht als einziger Rasenlieferant um den Auftrag beworben haben. Och, riesig. Und das soll eine Leiche hergeben? Da jedenfalls käme dieser Terz ins Spiel. Der Typ, von dem der Yvonne-Vater im Stadion was gestammelt hat. Ich hab da mal ein bisschen nachgeforscht. Der ist Braders direkter Gegenspieler bei der Konkurrenz. Ja? Wo denn? Na, in welches Krankenhaus sie eingeliefert worden ist? Moment, warte. 1435 1604. Okay, danke erstmal. Was war? Meine Mutter. Die haben meine Mutter eingeliefert. Oh. Angeblich Blasenentzündung. Aber wegen einer schlichten Blasenentzündung wird man doch nicht eingeliefert. Ob ich vielleicht mal... Klar. Machen Sie, dass Sie hinkommen. Nee. Bloß anrufen. Das muss reichen. Attachment. Yvonne-Wolkentürme. Im siebten Himmeldock. Zische auf dem Stairway to Hell. Verliere mich im Paradise Lost. Tunnel die Zeit. Flute das Jammertal mit Wonnewellen. Guntram. Firma Spielwiese. Idyllisch hier. Deshalb geht die Arbeit auch so leicht von der Hand. Aber Sie werden bestimmt nicht gekommen sein, um mit mir über Wiesenidyllen zu plaudern. Es geht um Mord. Und? Was kann ich da für Sie tun? Herr Terz, sagt Ihnen der Name Yvonne Brader was? Brader. Mitbewerber von uns. Ich habe Sie nach Yvonne gefragt. Ja, grauenhaft, nicht wahr? Es geht das Gerücht, Sie beide... Ach, auf irgendeiner Party kennengelernt. Aber man muss ja nicht gleich mit jedem einigermaßen ansehnlichen Mädchen was zu laufen haben, oder? Noch dazu, wenn es die Tochter vom idiotischsten Konkurrenten ist. Wie gesagt, Brader und wir dürften wohl die einzigen deutschen Firmen sein, die auf dem europäischen Markt für Sportflächenhersteller eine Pole Position bekleiden. Und sind Sie auch in Bremen gegeneinander angetreten? Können Sie Gift drauf nehmen. Wenn ich gewusst hätte, dass Bremen jetzt doch WM-Austragungsort wird, ich wäre komplett anders aufgetreten. Nicht so ein Softie, der Brader aus lauter Menschenfreude in Vortritt lässt. Menschenfreude? Schnee von gestern. Auf alle Fälle eins ist sonnenklar. Wenn es wirklich um Qualität gehen würde, dann hätte Spielwiese den WM-Titel verdient. Können Braders Stoppelacker nicht im Entferntesten mithalten mit unserem Rasen. Und warum hat Bremen sich trotzdem für Brader entschieden? Frau Weihe, das ist branchenbekannt. Dass es beim Brader nicht ohne, wie heißt es so schön, Beraterhonorar abgeht. Da sind ordentlich außerordentliche Gelder geflossen, das garantiere ich Ihnen. Das ist ja nicht gerade schlapper Tobak, was Sie hier mal eben so en passant für Beschuldigungen in den Raum stellen. Was glauben Sie, warum der so viele Aufträge kriegt mit seinem vergilbten, buckligen Gehopse? Über was für Summen reden wir eigentlich? 10% vom Endpreis? Sagen wir 10.000. Also bei so einem Rasen, so richtig viel Musik ist da nicht drin, aber das Geld ist in dem Fall zweitrangig. Da geht's mehr um die Visitenkarte. Für so ein Brader-Gartenzwerg ist es genau wie für einen westafrikanischen Fußballzwerg. Dabei sein ist alles. Ein Schelm, der auf den Gedanken kommen könnte, Sie würden hier versuchen, Herrn Brader anzuschwärzen. Überhaupt nicht. Sie verstehen mich völlig falsch. Ich schätze Herrn Brader als umsichtigen Mitbewerber sehr. Was ich sagen wollte, ist, dass es selbst in dieser Liga Firmen gibt, die setzen auf Preispolitik und andere, die setzen eben auf Qualität. Oder auf Einquartieren von Leichen in Grasrollen, so als düpierter Liebhaber. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Ermittlungen durch blindwütende Provokation, oder wie? Terz am Steuer ruft Brader an, erreicht indes nur seinen Anrufbeantworter. Sie haben den Anschluss von Yvonne und Schorsch Brader erreicht. Wir sind gerade anderweitig umtriebig. Anderweitig umtriebig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie müssen jedenfalls mal langsam Ihre Ansage auf den neuesten Stand bringen. Terz hier. Was auch immer mit Yvonne passiert ist, Brader, Sie sind schuld. Sie haben die ja dermaßen unter Druck gesetzt, es konnte nur ins Auge gehen. Ich mache Ihnen das Leben zur Hölle. Können Sie Gift drauf nehmen. Polizeipräsidium, Flur. Oh, riesig, Sie kommen wie gerufen. Können Sie mir mal Ihren Kaffeebecher leihen? Dieser beknackte Automat hier ist mein früher Tod. Plastikbecher kostet extra, meinetwegen. Aber kaum hat man ihm dann die 20 Cent in den Rachen geworfen, kommt die Nachricht, Bechervorrat aufgebraucht, bitte auffüllen. Aber die 20 Cent, die bleiben drin. Haha. Und Ihren einen Becher mitzubringen ins Büro, da sind Sie natürlich immer noch nicht zugekommen. In den allerhöchsten 10 Monaten, wo wir hier diesen Political Correctness Automaten haben. Aber ich will mal nicht so sein. Hier. Ich hätte fast gesagt, Sie sind ein Schatz. Aber, und ich? Woraus soll ich denn jetzt meinen Kaffee schlürfen? Aus der hohlen Hand, oder wie? Hauptsache, ich entgehe dem Tod durch Verdursten. Übrigens, dieser Spielwiesenterz, also große Stücke hält er auf unserem Brader, nicht? Verdrängungswettbewerb ohne Ende. Tja, bei einer WM. Das ist das nackte Hauen und Stechen. Der Terz behauptet, Brader hätte Schmiergeld abgedrückt. Da müssen wir unbedingt mal bei den Kollegen von der Wirtschaftsabteilung nachhaken. Aha, besten Dank. Kein Gift, keine Drogen, kein Schuss, keine Würgemale. Todesdatum Samstag, 8. April. Warte mal, also glatt 4 Tage, bevor die Leiche entdeckt worden ist. Todeszeitpunkt zwischen 14 und 18 Uhr. Zur besten Bundesliga-Zeit. Hier. Trotz der Quetschungen durch die Rasenrolle sind Schürfwunden am Hinterkopf zu erkennen, was darauf schließen lässt, dass die Leiche tatsächlich ein Stück über den Boden geschleift worden ist. Außerdem ein Hämatom an der rechten Schläfe von einem offenbar unkontrollierten Schlag. Todesursache. Flux die Leiche in so eine Grasrolle gewickelt, damit die Spuren übertüncht werden von dem ganzen Rasengequetsche. Messerscharf kombiniert. Aber würde es Ihnen etwas ausmachen, sich zu setzen? Macht einen ja total Meschugge. Pardon, aber meine Mutter. Oh. Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Vielleicht sollten Sie mal ein paar Tage... Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, unsere Leiche läuft uns nicht weg. Irgendwie seltsam, Sie haben nie was von Ihrer Mutter erzählt. Das ist es ja. Ich habe den Draht zu ihr verdammt dünn werden lassen. Zumindest in den letzten Jahren. Was man eigentlich immer erst bereut, wenn es aufs Ende zugeht. Sind wir ja wohl hoffentlich noch weit entfernt vom Ende. Pardon, bin ich mal wieder zu weit vorgeprescht. Unart von mir. Das bringt wahrscheinlich der Beruf mit sich. Ist ja nur eine Blasenentzündung. Klar. Jetzt weiter hier im Text. Okay. Also, Hautreste unter den Fingernägeln, körperliche Auseinandersetzung. Hatte kurz vor ihrem Tod ungeschützten Geschlechtsverkehr. Aha. Sie sagen's. Und wie finden wir jetzt den Spermaspender? Die berühmte Nadel im Kopfkissen. Okay. Riesig, holen Sie schon mal den Wagen. Ach so, und übrigens hier, Ihr Becher-Retour. Besten Dank auch. Vielleicht spülen Sie ihn vorm Benutzen kurz mal durch, so aus hygienischen Gründen oder so. Betreff. Liebesgedeih. Liebe. Liebste Yvonne. Seit du nicht mehr antwortest, ich also ins Leere schreibe, wächst meine Liebe in berauschendem Tempo. Ich danke dir für mein großes Glück. Guntram. Weserstadion. Test, Test, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Also, Brada, raus mit der Sprache. Terz stößt Brada in den Materialraum. Ich hab gefragt, verdammt nochmal, wie war das mit Yvonne? Hey, hör auf, Terz! Aua, bist du bekloppt? Aua! Wollte wohl mal wieder nicht auf sie hören, ihr reizendes Töchterchen, weh? Oder hat sie ihn endlich gesteckt, dass sie kurz davor war, bei ihnen auszuziehen? Brada stößt ein Metallregal um, das auf Terz stürzt. Ja, dann sehen wir die Momente, aber nicht gerade aus. Außerdem hab ich ja wohl alle Grund, dich durch den Mangel zu drehen. Das gleiche Mangel wie ihre Tochter, hm? Das war doch Psychoterror, was sie mit dir veranstaltet haben. Pervers und krankhaft war das. Und wie ihnen dann überhaupt nichts mehr eingefallen ist. Dann ist, sie hatten das Mädchen da sowas von fertig gemacht. Alles wollten sie entscheiden, haben überhaupt nicht begriffen, dass sie längst eine ganze Frau ist. Und vor allem hatten sie eins im Sinn, mir Yvonne wegzunehmen. Hauptsache ich krieg sie nicht. Das Kind nimm mir hin, das ist auf deinen Kunst und auf kein anderes. Ist ja wohl klar, dass ich das längst alles ihrer Lebensabschnittsgefährtin gesteckt hab, hä? Was? Was wohl? Dass sie mit der eigenen Tochter, dass sie die jahrelang... Nasser Drecksack! Ihr Ingenschatz jedenfalls hat meine Informationen mit Kusshand entgegengenommen. Aber bevor sie mich wie Yvonne komplett platt machen... Ich krieg sie noch! Können Sie Gift draufnehmen? Wen denn? Ach, nichts. Ihre Klamotten? Wie sehen sie denn überhaupt aus? Und die Schramme an der Stirn? Türpfosten. Dumme Geschichte. Äußerst kopfballgeeignet, der Mann. Alle Achtung. Aber was führt sie eigentlich her? Auch zur Endabnahme des Rasens hier? Ist doch nicht mein Rasen. Aber bei der Gelegenheit erwische ich den Brader wenigstens. Bin auch überhaupt nicht dazu gekommen, ihm mein Beileid auszusprechen. Wo er seine Tochter doch so abgöttisch geliebt hat. Na, höre ich da einen Unterton raus? Naja, in der gesamten Branche hat man sich das Maul drüber zerrissen. Über das exotische Verhältnis von den beiden. Und da unten in Merten, da war das Dorfgespräch. Der Rasenkönig und seine Prinzessin. Die hat die überhaupt nicht loslassen können. Ihre Liebschaften waren ihm immer ein Dorn im Auge. Könnte also gut sein. Also, liegt mir absolut fern, mich in ihre Ermittlungen einzumischen, aber vielleicht wär's doch mal, vielleicht nicht ganz verkehrt, sein Verhältnis zur Tochter ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Nichts ist ja ein bisschen wenig. Würden Sie mich jetzt entschuldigen? Ich bin in Eile. Moment mal. Was war das denn jetzt? Weihe, Kripo. Tag, Herr Brader. In Ihrer Firma sagte man uns, wir finden Sie hier in Bremen im Stadion. Verraten Sie mir bitte, wo genau? Wir sind nämlich gerade hier auf der Durchreise gewissermaßen. Na, da haben wir ja Glück. Warten Sie dort einen Augenblick, okay? Wir kommen. Weserstadion, Parkhaus. So eilig? Sie wollten doch auf uns warten, Herr Brader. Aber wir können richtig schnell sein, wie Sie sehen. Wenn man uns so nett darum bittet. Wir haben bei der Firma Spielwiese mal nachgefragt und... Ja, wieso bei denen? Da haben wir doch überhaupt nichts mit zu tun. Nicht. Keine 2 Minuten her, da haben wir das glatte Gegenteil gehört. Unsere Ermittlungen haben erhebliche Zweifel aufkommen lassen, ob es bei der Auftragsvergabe für den Rasen mit rechten Dingen zugegangen ist. Verdammt und so, in etwas sondert jetzt hier Wede. Ein Verhör. Wie hoch war das, sagen wir, Motivationssalär, das Sie an wen auch immer von der Stadiongesellschaft hier gezahlt haben? Scheiß die Wand an. Dass die Staatsdiener jetzt auch so mit Dreck um sich schmeißen, das ist ein nackter Irrsinn, ist das. Nur halten Sie mal den Ball flach. 10% der Kaufsumme, liegen wir da völlig falsch? Herrjott, ja, nochmal, es geht um den Mord an meiner Tochter und da kommen Sie mir mit der Portokasse. Herr Brader, pardon, aber wir müssen das Umfeld abgrasen. So alles blanker Neid, diese ganze Geschichte. Üble Anfeindungen von dreckigen Wühlmäusen, die ganz offensichtlich nicht mit Konkurrenz umgehen können. Jedenfalls, da ist verdammt und so nicht nix dran, aber auch überhaupt ja nix. Obwohl, ich meine, wenn die Staatsanwaltschaft schon ein Verfahren eröffnet... Wie, was für ein Verfahren? Na, gegen Sie und gegen den Geschäftsführer der Stadiongesellschaft hier. Bestechungsversuch auf der einen Seite und Vorteilsnahme auf der anderen. Ach, das ist doch lachhaft, das ist doch einfach bloß lachhaft. Nicht ganz. Schließlich hat ihr Strohmann ausgesagt. Pah, der Wurm, der könnte ein Ei draufschlagen. Na also, geht doch, Herr Brader. Hat doch prächtig funktioniert, immer wieder der alte Trick. Jetzt brauchen Sie uns bloß noch zu sagen, wo wir den finden, diesen emsig aussagenden Strohmann. Scheiße. Weihe hier, Mordkommission. Wer ist denn bei euch zuständig für Korruption und sowas? Dann notieren Sie sich mal. Stadion GmbH Bremen. Und auf der anderen Seite Brader Fertigrasenzuchtbetrieb. Genau. Ach so, und da soll es wohl noch einen Strohmann geben. Ach, da ist doch das Bohrer-Mobbitz. Und impft am besten schon mal die Staatsanwaltschaft. Ja, wie? Ich stehe achtet vor, also auch gedrückt. Das lasse ich mir nicht bieten, ihr sauberen Brüder. Vielleicht sollten Sie sich jetzt mal in aller Ruhe überlegen, ob Sie vielleicht aus dem Leben Ihrer Tochter ein paar Details beizusteuern haben. Das geht mich nichts an. Die Yvonne ist volljährig. Da soll doch Liebe machen, mit wem es will. Da müssen Sie sich schon selber fragen. Erstaunlich, Ihre Einlassung, Herr Brader. Wer hat denn nach den Details aus Yvonnes Liebesleben gefragt? Schweine, ihr wollt mich doch bloß auf die Landeis führen. Ja nun, man hört so manches. Ja, was hört man? Verdammt, aber meine Tochter hätte immer Jod bei mir gehabt. Vielleicht sollten Sie sich jetzt mal in aller Ruhe überlegen, ob Sie nicht vielleicht nach den Mördern meiner Tochter suchen wollen. Brader, Sie machen sich verdächtig. Noch verdächtiger. Riesig. Sehen Sie zu, dass Sie ihm auf den Fersen bleiben. Und ich kümmere mich erstmal um den Zigarettenstummel. Den was? Hat er doch gerade hier irgendwo hingespuckt. Sind Sie jetzt unter die Ordnungshüter gegangen? Jetzt machen Sie schon. Hinterher! Attachment, Reißverschluss, Doc. Deine Perle tanzt, schmeichelt meinen Fingerkuppen, verschüttet die Honigmilch aus vollen Kannen in die Tage. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Eine Tochter ist nun mal nicht bloß ein gefügiger Spielball für etwas spezielle Vorlieben. Spielball, Vorlieben? Was bildet ihr euch eigentlich ein? Am Ende kommt ihr noch daher und sagt mir in Tiersicht, ich hätte das Kind höchstpersönlich. Und ist da was dran? Riesig. Ja, ich frag doch nur. Ja, und erwartet ihr wohl hoffentlich keine Antwort. Doch, das zählt mich mal interessieren, Herr Brader. Tochtermord steht in unserer Branche unter der Rubrik nichts, was abwegig genug wäre, als dass es nicht vorkommen würde. Oh, Sackgesicht! Brader stößt Riesig zurück in die Arme der konsternierten Kommissarin. Die beiden kommen ins Straucheln. Da ist er! Wo? Da oben auf der Leiter! Der will auf den Träger da unterm Dach klettern! Scheiße, sieht nicht gut aus. Hier geblieben, Riesig! Wieso? Ihr könnt sowieso nichts mehr ausrichten, lohnt sich nicht! Ihr hattet bloß mit einem Versager auf ganzer Linie zu tun! Ja, hallo. Mein Gott. Du, ich ruf dich an. Kannst dich drauf verlassen. Mein Bruder. Meine Mutter. Blausenkrebs. Steht jetzt fest. Sehen Sie zu, dass Sie ins Krankenhaus kommen. Ich komme hier schon allein zurecht. Nein, ich ruf meinen Bruder später an. Sie brauchen gar nicht weiter kraxeln. Jede Flucht ist zwecklos, Brader. Selbst wenn vielleicht keine DNA-Übereinstimmung zwischen ihrer Zigarettenkippe und den Spermaspuren bei ihrer Tochter. Riesig! Wie kommen die in Döbelsnabe überhaupt das aus dem Test anzustellen? Das geht ja so wie im schlechten Krimi hier. Warum glaubt mir denn eigentlich keiner von ab und zu, ihr nicht? Ihr sicher ist das Kind lieb, sicher den kleinen Wirbelwinde. Ihr liebt, wie der Vater sein Kind eben liebt. Wie der Vater, hören Sie, nicht mit dem Schwanz. Aber das ist sowieso alles am Ende jetzt. Und dann jemand schön sich im grünen Grab. Das ist alles aus und vorbei. Sie scheinen sich ja verdammt gut zu gefallen in Ihrem Selbstmitleid. Jetzt machen Sie doch mal halblang, Riesig. Hören Sie auf. Es geht um Leben und... Ja, und Schmiergeld. Da sind die Wirtschaftskollegen jetzt auch fündig geworden bei der Stadion GmbH. Jetzt können Sie mal ganz allmählich Farbe bekennen. Meinetwegen auch da oben im Stadion. Ich höre überhaupt nichts von. Man sollte nicht meinen, dass ich hier die Hauptkommissarin bin. Wieso dacht Sie, alter Dreckschleuder? Der hat mir die ganze Schmiergelder an der Hals gehext. Erstunken und erloren alles. Spielt jetzt überhaupt keine Rolle, Herr Brader. Das ist auf jeden Fall Ihr Leben nicht wert. Kind tot. Frau über alle Berge. Der Ruf von mir im Laden ruiniert und er wird gewonnen. Das sagt's am Hals, ja verdammt und so. Jeanette, was dann noch? Was machen Sie da? Riesig, bleiben Sie zurück. Diesmal, Herr Brader, stellen Sie sich der Verantwortung. Bleib, wo du bist. Brader, jetzt kommen Sie endlich runter. Lassen Sie uns reden. Das geht euch nichts an hier. Ich hab alles verloren mit dem Kind. Alles. Herr Brader! Brader stürzt hinab. Nein! Attachment, Liebesfeuer. Liebesglut wächst, wächst und gedeiht ins lodernde Feuer. Die Flammen schlagen hoch und hoch und höher hinaus, haushoch, überm Kopf zusammen. Fehlalarm. Weserstadion. Mein Gott. Ich wollte doch bloß... Das wird ein Nachspiel haben, Riesig. Dafür werden Sie sich verantworten müssen. Und jetzt tun Sie mir einen Gefallen, setzen Sie sich hin. Da kriege ich Herzklabastern von Ihrem Hin- und Hergetiger. Das ist das Grausame an unserem Job. Immer laufen wir an der Grenze längs. Auf der Grenze. Der Grenze zwischen Tod und Leben. Und manchmal verschwimmt diese Grenze einfach. Vielleicht hat er ja sein aus dem Ruder gelaufenes Töchterlein wirklich nur mit Vaterliebe überschüttet. Nützt uns jetzt auch nichts mehr. Die Erkenntnis. Straßencafé. Ihre Nummer? Na ja, man hat eben seine Informanten. Dieser Terz? Georges Prada hat kurz vor seinem Tod irgendwas von wegen Frau über alle Berge geraunt. Damit dürften dann ja wohl Sie gemeint sein, Frau Demter. Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Entscheidungen. Da hatte ich mich seit ewigen Zeiten drum gedrückt. Und ich kann Ihnen nicht mal sagen, wieso. Er war am 8. Wort dann einfach soweit. Der 8. April. Gerade als er sich zur Bundesliga in den Sessel gefläzt hätte, bin ich aufgesprungen. Und Sie sind ganz sicher, dass das Samstagnachmittag war, der 8.? Definitiv. Weil es war einfach der Tag, der kam, weil er kommen musste. Weil wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann löse dich von dem Problem. Ja. Wir haben uns hier zankt wie die Kesselflicker. Und Schorsch nimmt die kleine Schlampe mal wieder in Schutz. Wie so ein Männchen, das seine Brut verteidigt. Wir möchten jetzt vielleicht nicht ganz so tief in ihr. Aber der hat das einfach nicht... Ich glaube, er hat das wirklich nicht begriffen. Hat er diesem missratenen Luder von einem Fräulein-Tochter entschieden, so viel Platz einräumt in seinem Leben? Mehr als ein normales Maß an Vaterliebe? Oh, dieser blödsinnige Terz. Der streut höchst erfolgreich, das muss man ihm lassen. Hören Sie, das will ich überhaupt nicht wissen. Interessiert mich kein bisschen, was Schorsch mit seiner Tochter... Aber das heißt doch, wenn dieses Trennungsdebakel tatsächlich... Dieses was? Entschuldigung. Wenn das am 8. Nachmittags gestiegen ist, dann haben wir den klippen und klaren Beweis, dass... Dass Prada nicht unser Mann ist. Ja. Frau Demter, wir müssen leider. Sollte Ihnen noch was einfallen, Sie wissen, wo Sie uns erreichen. Okay. PKW-Innenraum. In Fahrt. Ach, übrigens, habe ich ganz vergessen. Da war eine E-Mail von den Kollegen aus dem Labor. Ist ja interessant. Naja, geht so. Die DNA-Analyse ist fertig. Null Übereinstimmung zwischen Brader und den Spermaspuren bei Yvonne. Gut, dass ich das auch erfahre. Apropos, da war noch was. Unser EDV-Spezi hat gestern bei Yvonnes Laptop das Passwort geknackt und die ganzen E-Mails durchgeforstet. Natürlich auch die, die jetzt nach ihrem Tode anlaufen. Und? Oh, nichts von Bewandtnis. Bloß Spams und so ein Zeugs. Und jeden Tag mindestens 5 Mails von so einem Spinner namens, ich glaube, Guntram, der sie auf die lyrisch-poetische anhimmelt. Na, dann macht's ja nichts, dass Sie mir das jetzt erst anvertrauen. Sagen Sie mal, dieser Feueralarm bei Brader in der Firma, der... War doch bloß ein Fehlalarm. Ja, aber der geht mir nicht aus dem Kopf. Ob ich das einmal erleben darf, dass diese Ampel nicht rot ist? Ich hab da mal eine Idee. Muss man mal noch merken. Aber morgen zum Eröffnungsspiel bin ich pünktlich wieder da. Südkurve, 12. Reihe. Direkt an der Treppe. Nein, Riesig! Verdammt nochmal! Ich hab gesagt, nicht auf eigene Faust! Scheiße. Liebste, meine liebste Yvonne, ich verspreche dir in die Hand, die du mir immer weggezogen hast, ich werde zu verhindern wissen, dass sie auf dem Gras, das sie über dich wachsen lassen wollen, ihr Spiel spielen. Das Gras deines Grabes ist geweihte Erde. Da lasse ich dir ihr Eröffnungsspielchen nicht drauf austragen. In die Hand versprochen. In unermesslicher Liebe, Guntram. Firma Brader, große Halle. Maschinen schweigen eisern. Ja, hier ist Sabbat. Können Sie sich ja vorstellen. Weiß keiner, wie es weitergeht. Ich hätte mal noch eine Frage. Gibt's eigentlich irgendeine Möglichkeit, dass die Leiche auf dem Transport in so ein Grasteil kommt? Ausgeschlossen. Nach Bremen. Da machen die von hier aus allerhöchstens eine Pause. Und wer soll so eine tonnenschwere Rolle manövrieren, halb abwickeln, eine Leiche reinpacken und so weiter? Und das alles auf der offenen Ladefläche an einer Raststätte? Tja, dann bleibt nur hier. Bei Brader in der Firma selbst. Dann sind Sie also dran. Sie sind doch die Gartenbauingenieurin hier, oder? Also, wie meinen Sie das denn jetzt? Gab es, bevor das mit den Transporten losging, nicht die geringste Unregelmäßigkeit? Nichts, wenn ich es Ihnen doch sage. Bloß, also, aber das habe ich Ihnen ja schon erzählt. Dieser Fehlalarm, wegen dem Feuer, das keins war. Sagenhaft. Und ich muss mich vom Chef anpflaumen lassen, obwohl kurz vorher die Feuerwehr noch hier war zum Durchchecken. Genauer, wer war hier? Tja, wenn ich mich an den Namen noch erinnern könnte. So ein junges, verschüchtertes Kerlchen, ein ziemlich altertümlicher Vorname, das weiß ich noch. Irgendwas mit Gunther oder so. Seitenstreifen einer Autobahn. Da war doch diese seltsame E-Mail von diesem Lyrik-Counts. Nein, die letzte, wo er irgendwas geforselt hat von wegen Eröffnungsspiel, das er verhindern oder stören oder was wollte. Die EDVler haben mir die hier handymäßig durchgegeben. Jo, da bin ich mir eben nicht mehr so sicher, ob das wirklich bloß heiße Luft ist. Jedenfalls, der Fehlalarm bei Brothers könnte durchaus auf seine Kappe gehen. Und wie die ganze Crew im hintersten Schuppen zusammenläuft, ist doch wunderbar Zeit, um in aller Ruhe die Leiche grasgrün einzuwickeln. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was der vorhat beim Eröffnungsspiel. Aber nein, natürlich nicht. Ich will absolut keine Panik machen. Und schon gar nicht will ich Ihnen das Spiel versauen. Aber ist mir klar, ist mir doch alles klar. Trotzdem, ich flehe Sie an, Boss. Schmeißen Sie alles in die Waagschale, dass man das Spiel absagt. Hallo? Meinetwegen wieder nach Bayern zurückverlegt. Bremer Fußballstadion, WM-Eröffnungsspiel. Das Ausgleichstor für die deutsche Mannschaft! Lukas Podolski! Da sind Sie ja. Ich habe mir richtig Sorgen. Und was ist jetzt mit dem Phantombild? Ein echter Milchbubi, finden Sie nicht? Jedenfalls habe ich es allen aufs Auge gedrückt. Der Einsatzleitung, sämtlichen Security-Leuten, Ticketscannern, Eingangsschleusen. Können wir bloß hoffen, dass das Original nicht auftaucht. Dass das hier ohne Mord und Totschlag über die Bühne geht. Ja? Wo? Okay, wir sind schon unterwegs. Hobbydichter und neben seinem Mathestudium, wie es aussieht, Sportjournalist. Pressezentrum des Fußballstadions. Da gebe ich Ihnen Brief und Siegel drauf, Guntram. Sie sind... Wie? Woher wissen Sie, wie ich heiße? Sie sind der Letzte, der hier durch diese laschen Personenkontrollen im Pressezentrum geflutscht ist. Wir machen den Kollegen die Hölle heiß. Und wenn ich den Innenminister selbst... Apropos Hölle. Sie wollten gerade ein wenig ausholen. Ich? Aber zügig, wenn ich bitten darf. Ich will wenigstens noch ein bisschen von dem Spiel mitkriegen. Ich weiß nichts. Haben Ihnen unsere Kollegen nicht gesagt, dass wir in Sachen Yvonne Brader ermitteln? Doch schon, aber... Aber was? Ich weiß nichts. Das glaube ich aber ganz entschieden doch. Also ich kann jetzt hier nicht noch stundenlang warten. Die erste Halbzeit ist gleich zu Ende. Guntram, Sie sind festgenommen. Ich? Rede ich Suaheli? Wieso? Ich denke, Yvonnes Vater. Ich denke, der hat den grünen Rollbraten selbst gewickelt. Zynismus gut und schön, aber hilft Ihnen jetzt auch nicht mehr. Wir haben da etwas DNA-Material. Das Sperma ist nicht von mir. Von mir nicht. Ach, dass es um Sperma geht, das wissen Sie also auch. Hab ich doch mit eigenen Augen gesehen, wie die mit dem Terz da... Terz? Der steckt ja wahrhaftig überall mit drin. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie dieser Terz da unten mit dir rummacht. Und den Mord, den anschließenden, den haben Sie dann auch mit eigenen Augen gesehen? Nein, das... Ich weiß nichts, sag ich doch. Sie wissen nicht, ob Sie einem Mord zugesehen haben? Die Hautreste unter Yvonnes Fingernägeln, plus die Fingerabdrücke auf Yvonnes Schuhen, woran Sie über den Boden geschleift haben, plus Ihre ganzen E-Mails, das dürfte reichen. Das war Amok. Oder nein, Notwehr. Das war Notwehr. Die haben gevögelt wie die Frettchen da unten unterm Gang, wo die Spieler aus den Kabinen kommen. Und wie der Terz die Sau mich sieht, kneift er den Schwanz ein und verpisst sich. Und Yvonne zu mir, der hat eine Granate, Mann. Da könnte ich mit meinen Alexandrinern abstinken. Dabei schreibe ich überhaupt keine Alexandriner. Und da haben Sie dann plötzlich rot gesehen. Ich weiß gar nicht, meine Faust. Wollte ich doch nicht. Ich hab die geliebt, verstehen Sie, geliebt. Das hat uns schon mal einer erzählt. Die wollte bloß meine Gedichte. Gedichte. Und ansonsten war ich ein Stück Scheiße für die so. Immer wieder voll eins draufgegeben. Immer und immer wieder. Ich sollte lieber sehen, dass ich mein Mathestudium wieder aufnehme. Aber konnte ich doch überhaupt nicht. Wo die Yvonne doch allen Platz in meinem Kopf für sich gepachtet hatte. Und die so, sie will nicht herhalten als Grund, dass ich schon wieder hängen bleib. Wie damals in der 11. Liebe wäre bei ihr nun mal nicht zu holen und so. Und wenn ich noch so schöne Lyrik liefern würde. Wäre keine Währung, womit ich bei ihr Liebesdienste kaufen könnte. Das hat die zu mir gesagt. Müssen Sie sich mal vorstellen. Dabei habe ich die Gedichte überhaupt nicht dafür geschrieben. Weil Lyrik ist zweckfrei nämlich. Und keine Hure, wenn sie echt ist. Ein echter Schreibtischtäter. Ich wollte Yvonne bloß lieben. Jetzt verraten Sie mir doch mal, wie Sie die Leiche da... Ach nein, nein, das klären wir nach dem Spiel. Das war doch die erste Leiche, die ich überhaupt gesehen habe. Also erstmal versteckt, dass ich sie aus den Augen krieg. Bei Bradas gibt's doch diese Abfallcontainer. Aber dann die Idee mit dem Feueralarm. Da wusste ich, das bringt mir die Chance für die Lösung, wo mehr Poesie drin ist. Und wie die alle nach hinten rennen zu meinem Fehlalarm da... Da brauchen Sie bloß noch die Leiche auf die Grassode legen und die Wickelmaschinen anstellen. So, jetzt voran hier. Sagen Sie mal, was hatten Sie denn damit vor? Wenn ihr Idioten nicht dazwischen gekommen wärt. Ich wäre längst fertig. Mitten im Eröffnungsspiel hätte ich dem Rasen ein paar rote Flecken verpasst. Blutrot, wie die Liebe. Blut auf dem nagelneuen Grün. Ah! Oh, verdammt! Ihre Augen! Können Sie noch was sehen? Ja, jetzt laufen Sie, Resi. Schnell! Da! Da oben auf dem verdammten Träger im Dach! Also, worauf warten Sie? Das ist der Träger, stimmt's? Genau der, wo Yvonnes Vater runter ist. Oh nein! Oh nein. Das ist der Lehrstühle. Auf Anweisung der Polizeieinsatzleitung müssen wir das Eröffnungsspiel leider für einen kurzen Moment unterbrechen. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Es besteht keine konkrete Gefahr. Was ist? Wollt ihr, dass hier noch einer abgeht? Samt den Leuten unten, wo ich draufknalle? Nein. Diesmal bin ich schnell genug. Habt die Ehre, ihr Leben noch ein Weilchen zu verlängern. Ins Gras gebissen. Kriminalhörspiel von Ulrich Land. Musik Paul Friedrich Frick. Claudia Weihe, Andrea Sawatzki. Tom Resig, Christian Gaul. Schorsch Brader, Gerd Köster. Yvonne Brader, Elena Ulich. Terz, Simon Böhr. Scheitz, Friedhelm Ptock. Sonja Kalex, Stefanie Eid. Inge Dempter, Claudia Mischke. Stadionsprecher, Peter Davor. Guntram, Jens Bonsack. Schnitt, Eugenie Kleesattel. Ton, Martin Eichberg. Regieassistenz, Alice Elstner. Regie Stefanie Lasay. Die Einsatzleitung hat Entwarnung gegeben. Das Spiel wird jetzt jeden Augenblick wieder angepfiffen. Produktion Deutschlandradio Kultur 2006.